Die lange Schicht zu Ehrenfriedersdorf. Einst lebte in der uralten sächsischen Bergstadt Ehrenfriedersdorf im Erzgebirge ein junger Bergmann namens Oswald Bartel, Sohn des alten Bergmannes Michael Bartel. Dieser wurde durch seinen Vorgesetzten so geschätzt, dass ihn der reiche Obersteiger Baumwald, seine einzige Tochter Anna, verlobte. Einst sollte Oswald Bartel nun im tiefen Stollen gutes Glück im Sauberge anfahren, um einen Durchschlag zu machen. Dies gehörte wegen des entgegenstehenden Wassers zu den gefährlichsten Arbeiten des Bergbaus. Er und diejenigen seiner Kameraden, welche die Reihe hierzu traf, traten nun, nachdem sie zuvor gebeichtet und das heilige Abendmahl genommen hatten, am Tage St. Catharinae im Jahre 1508 die Fahrt mit einem herzlichen Glück auf an. Als sie an dem gefährlichen Punkt angekommen waren, ward die Arbeit sofort in rolliger, sehr gebrechlicher Bergart betrieben. Das Einstürzen der Fürste verhütete man durch die Zimmerung. Die Last war groß, die auf ihr ruhte. Als nun der Steiger, etwas zurückstehend, eben eine Anordnung treffen wolle, hörte er in der Fürstenzimmerung ein heftiges Krachen, das sich gleich darauf wiederholte. »Schnell, Brüder, rettet euch, es macht einen Bruch!« Diesem Rufe des Steigers folgten nun alle in großer Eile. Nur Oswald, der jüngste und rascheste von allen, blieb auf eine bis jetzt unbegreiflich gebliebene Weise zurück und ward so verschüttet. Zwar gab man sich die unsäglichste Mühe, den armen Oswald zu retten, und immer neue Arbeiter lösten die bereits Ermatteten ab, aber es war vergebens. Es brach immer mehr vom Berge nach, so dass der Unglückliche nicht wiedergefunden ward. Als nun aber die Braut des armen Bergmanns die furchtbare Kunde erhielt, sank sie in eine tiefe Unmacht. Als sie wieder erwachte, verfiel sie in eine tödliche Krankheit. Doch besiegte ihre Jugendkraft dieselbe, und sie ward dem Leben erhalten. Als sie jedoch nach ihrer Genesung zum ersten Male wieder das Gotteshaus betrat, da legte sie am Altar der hochheiligen Mutter des Herrn das Gelübde ab, ihrem Oswald treu zu bleiben und ihr Leben lang nur als Jungfrau zu leben und so zu sterben. Dann hing sie ihren Brautkranz mit eigener Hand und den übrigen Totenkränzen in der Kirche auf und lebte fortan in tiefster Stille, den Armen dienend. So gingen seit jenem Unglückstage viele Jahre dahin. Zuletzt waren nur noch die jungfräuliche Braut sowie drei Bergleute, nämlich Balthasar Thomas Kendler und Andreas Reiter der Ältere, beide aus Ehrenfriedersdorf, sowie Simon Löse aus Drehbach, von all denen am Leben, die damals das unglückliche Ereignis mit angesehen hatten. Da fügte es sich, dass in Brünlers Fundgrube am Sauberge ein Stollen gewältigt wurde. Als man nun an die sieben Lachser im rolligen Gebirge fortgerückt war, stieß man auf einen in der Erde liegenden menschlichen Körper. Derselbe lag noch in seinen unverwesten Kleidern da. Mit viel Mühe machte man ihn von seiner drängenden Umgebung frei und schaffte ihn nach dem Tagesschacht. Dabei brach er jedoch der harte Leichnam inmitten auseinander. Man konnte ihn also nur in zwei Stücken heraufwinden. Diese Begebenheit wurde sogleich dem damaligen Bergmeister Valentin Feige gemeldet, welcher den Geschworenen Thomas Langer rufen und die oben genannten Kreise an Bergamtesstelle bescheiden ließ. Diese Männer sagten nun aus, dass sie sich wohl noch erinnern können, wie einst in ihrer Jugend, vor 60 Jahren, ein junger Bergmann mit dem Namen Oswald Bartel in der Gegend des Fundortes des Leichnams so verfallen sei, dass ihn niemand mehr hätte retten können. Als man nun den Leichnam brachte, erkannten sie ihn als den Verschütteten. Dieses Wiedersehen geschah am 20. September 1568, sodass der Verschüttete ganze 60 Jahre, 9 Wochen und 3 Tage in der Erde gelegen hat, als man ihn fand. Darauf war der am 26. desselben Monats mit einer feierlichen Leichenbegräbnis wieder zur Erde bestattet. Es war ein Begräbnis, wie er in Friedersdorf noch keins gesehen hatte. Der Leichenzug bestand aus Tausenden, die herbeigekommen waren, um den so wunderbar Wiedergefundenen das letzte Geleit zu geben. Als die Leiche eingesenkt werden sollte, eilte auch Oswalds treu gebliebene Braut herbei. Sie sprach den Wunsch aus, ihm bald folgen zu können. Dies ging auch in Erfüllung. Oswald und Anna ruhen vereint in einem Grabe. In der Gedächtnispredigt, welche der damalige Ortspfarrer Michael Georg Reute hielt, sagte er selbst eingangs, dass es eine wunderbare Mär sei, dass er, der im 31. Jahr seines Lebens stehe, einer Leiche die Gedächtnispredigt halte, die schon 30 Jahre vor seiner Geburt gestorben sei.